Abschnitt 7 aus der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Roda Roda. Meine Nichte Poldi. Es ist das eine sehr verwickelte Geschichte. Und soll man sie recht verstehen, muss ich weit in die Vergangenheit zurückgreifen. Hört also. Mein Bruder Julius, Oberleutnant beim 15. Korpsregiment, kriegte eines Tages einen neuen Obersten, der viel und eingehend von Schmieröl, Geschirrwichse und Stiefelsohlen zu sprechen pflegte. Das Schmieröl behandelte er meist bei der Suppe, die Stiefelsohlen beim Fleisch und die Geschirrwichse zur Mehlspeise. Davon kriegte Julius einen empfindlichen Magen und fing an, die Offiziersmesse grässlich zu finden. Das war des Verderbens Anfang. Nicht bloß des Magenverderbens, nein, seine Freiheit, seine Lebenslust, seine Schneidigkeit, alles ging zum Teufel. Er heiratete nämlich. Ach, das furchtbare Geschlecht der Nacht. Die Irinien hefteten sich von nun an seine Fersen, schlingenwerfend um des Flüchtgen Fuß. Ein Jahr nach der Hochzeit hatten sie schon ein Kind bei Oberleutnants. Natürlich ein Mädel. Ein Jahr später noch eins. Natürlich wieder ein Mädel. Mit und von diesem Mädel fängt die Sache an. Als ich die niederschmetternde Nachricht von meines Bruders zweiter Vaterschaft erhalten hatte, machte ich mich schnurstracks auf, um ihn vom Ärgsten abzuhalten. Dass ich's nur rundheraus sage. Ich ließ alle Hoffnung sinken, dass ich ihn noch jemals lebend wiedersehen würde. Während mein Fiaker seiner Wohnung zuraste, wogten folgende Gedanken in meinem Gehirn. Hatte er sich erschossen oder aufgehängt? Jedenfalls das Erstere. Wohl durch den Kopf oder ans Herz? Ist es passender, ihm einen Kranz mit schwarzen Schleifen zu widmen oder einen mit scharlachroten? Scharlach ist nämlich seine Aufschlagfarbe. Soll ich meinen Schmerz in Tränen auflösen oder den Schlag mit männlichem Ernst tragen? Wahrhaftig, ich hatte eher Lust zu weinen. Mein armer Bruder, wie brav du warst, wie treu und lieb. Gerade du musstest zwei Mädeln hintereinander bekommen. Gerade dich, der du so sanft, so fromm gewesen, musste das Schicksal also prüfen. Der Wagen hielt, ich springe aus dem Schlage und stürmte die Treppen hinauf zum Trauergemache. Zwischen Schloss und Angeln stand, ein süßes Lächeln auf den Lippen, froh und munter, Julius. Jawohl, er lachte. Es war also noch ärger gekommen, als ich mir es ausgemalt hatte. Er war wahnsinnig geworden. Denn ein vernünftiger Mensch lacht nicht, wenn er innerhalb zweier Jahre das zweite Mädel kriegt. »Denk dir, Leopold«, rief er übermütig heiter, »wie das eben nur irre tun. Ein Fräulein ist soeben eingeritten.« Blond und pausbackig wie ein Blasengel. Ein Prachtkerl, sag ich dir. Groß und stark wie ein ausgewachsener Dackel. Die muss Poldi heißen und du wirst ihr Pate. Da ich seine ohnehin überreizten Nerven nicht noch mehr erregen wollte, nickte ich bejahend zu und versuchte ihn mit milden, tröstenden Worten zu beruhigen. Seitdem sind 5 Jahre vergangen. Meine Nichte ist nun schon so groß und stark wie ein Puma und soll, menschlichen und übermenschlichen Gesetzen zufolge, auf den Namen Poldi hören. Sie tut das aber nur in den seltensten Fällen und selbst da nicht immer. Unlängst beschlossen Juliusens, nach Wien zu fahren. Die Ältere, Mizi, würden sie samt der Kindsfrau mitnehmen. Was sollte aber während der 4 Tage, die sie wegbleiben wollten, aus Poldi werden? Als Onkel und Pate fühlte ich mich verpflichtet, den flehenden Blick meiner Schwägerin zu verstehen und erbot mich, Poldi unterdessen zu betreuen. Ich dachte, das könnte nicht schwer werden. 4 mal 24 = 96 Stunden schläft ja solch ein Kind ohne weiters durch. Mein Bursch wird Milch kaufen und Poldi zu trinken geben, sobald sie die Augen öffnet. Dann schläft sie wieder ein oder spielt mit Rolf, meinem Jagdhund, der Kinder sehr gerne mag. Poldi kam also samt einem Kinderbettchen, einer Milchflasche und einem ungeheuren Paket zu mir. In dem Paket fand ich nach oberflächlicher Besichtigung 2 bis 3 Bataillone 10-Infanterie, eine kleinere Abteilung Reiter für den Meldedienst, dann ein großkalibriges und 2 Feldgeschütze, einige Verpflegungsvorräte und Wäsche nach meiner Schätzung für eine länger andauernde Südpolarexpedition vollkommen genügend. Ich gab meinem Burschen die nötigen Weisungen, stellte das Bettchen auf und vertraute ihm Poldi und ihr kombiniertes Detachement zur weiteren Fürsorge an. Dann schritt ich der Kaserne zu. Als ich um 4 Uhr nachmittags wiederkam, fand ich Poldi mit einer Belagerung meines Waschkastens beschäftigt und beschloss, mich anzukleiden, um auf den Korso und in die Oper zu gehen. Einige recht dumme Fragen abgerechnet, machte sich Poldi, während ich mich ankleidete, nicht weiter bemerkbar. Erst als ich weggehen wollte, meinte sie: »Wohin, Onkel?« »Korso«, sagte ich. »Korso? Was ist das?« »Andrassinstraße. Da geht man auf und ab.« »Wozu, Onkel?« »Wozu? Man geht sich eben die Leute ansehen.« »Wozu, Onkel?« »Damit...« »Schon wieder solch eine dumme Frage.« »Damit man sie eben sieht.« »Ist das notwendig?« »Du, Onkel, das ist aber gar nicht notwendig.« »Du, Onkel, ich gehe mit mir die Leute ansehen.« »Echt weibliche Logik.« »Nein, mein Kind, du bleibst zu Hause.« Poldi widersprach heftig. Ich versuchte, sie zu überzeugen. Mit ihren eigenen Waffen sollte sie geschlagen werden. Da sie selbst zugegeben, es sei nicht notwendig hinzugehen, dürfe sie nun folgerichtig nicht darauf bestehen. Statt mir beizupflichten, stimmte sie ein Geheul an, das meine Hausfrau aus der gewohnten Lethargie riss und herbeirief. Die Hausfrau fand meine Weigerung, Poldi mitzunehmen, durchaus inhuman. Trotz meines Protestes kleidete sie das Kind an und stellte es mir reisefertig zur Verfügung. So musste ich wohl oder übel mit Poldi gehen. Ich nahm das Mädel an die Hand, zuerst an die rechte. Schon an der nächsten Ecke begegnete mir ein General. Ich wollte salutieren, ließ Poldi los und sie fiel hin. Infolge ihres Geschreis entstand eine größere Menschenansammlung, die sich aber schon nach einer halben Stunde, als Poldi aufgehört hatte zu heulen, wieder zerstreute. Von nun an führte ich Poldi an der linken Hand. Leider war ich dadurch genötigt, eine so gesenkte Haltung der betroffenen Schulter anzunehmen, dass ich nach kurzer Zeit einen belästigenden Schmerz in der Wirbelsäule empfand und Poldi aufforderte, sich einfach an meinen Mantel zu klammern. Sie tat das, zog es aber, nachdem sie einmal über meinen Säbel gestolpert war, geheult und einen kurzen Menschenauflauf provoziert hatte, vor, ganz frei neben mir herzugehen. Ich fand das anfangs sehr praktisch, wurde aber eines Besseren belehrt, als sie vor einen Omnibus geriet und diesen zum Halten veranlasste. Dadurch musste nämlich auch ein Leichenzug stoppen, der an den Omnibus angeschlossen war, und ein Wagen der elektrischen Bahn, der rasch gebremst hatte, um nicht in den Sarg hineinzufahren, sprang aus den Schienen. Es war ein reines Glück, dass die Feuerwehr auch gerade durch denselben Omnibus bei einer Rettungsaktion aufgehalten worden war, denn ohne ihre Hilfe wäre der elektrische Wagen nicht bald wieder ins Gleise gekommen. Ich hob Poldi auf die Schultern und suchte durch die Menge der angesammelten Zuschauer zu entkommen, um durch die verschiedenen Kutscher und Kondukteure nicht gelyncht zu werden. Nun war ich auf der Andrassistraße und Poldi neben mir. Ohne Zwischenfall ging ich einmal den Korso entlang. Nur, dass alle Kameraden und Vorgesetzten, denen ich entgegenkam, mich bös ansahen, genierte mich halbwegs. Jetzt General Dobzhinsky. Er wirft mir einen wütenden Blick zu. Die Leute lachen. Was mag das nur sein? Ich mustere mich vom Scheitel bis zur Sohle und finde nichts Belustigendes. Auch Poldi ist vollkommen in Ordnung. Ich beschließe, beim nächsten Vorgesetzten nach meiner Nichte zu schielen. Richtig, da haben wir es. Sie salutiert zum Ergötzen des Publikums allemal mit, das Händchen stramm an die rote Haube legend. Das schlägt dem Fasse den Boden aus. Ich flüchte mit Poldi in ein Restaurant und will später, wenn es draußen stiller geworden sein wird, nach Hause fahren. Wir setzen uns an einen Tisch. Poldi ist seelenvergnügt, nachdem sie den Schmerz eines Gabelstiches, den sie sich gleich beim Platznehmen beigebracht, nach kurzem Gejammer vergessen hat. Bei der Auswahl der Speisen ergibt sich eine Differenz, die einiges Aufsehen bei den Anwesenden erregt. Poldi verlangt nämlich einen Fisch, den ich im Hinblick auf das eigentümliche Skelett dieser Tierklasse nicht bewilligen kann. Endlich gibt sie sich mit einem gebratenen Huhn zufrieden und verschlingt es, wenn man von einer Brandblase auf ihrer Zunge absieht, ohne Störung. Zu dem Huhn trinkt sie eine ansehnliche Quantität Bier, und zwar nach jedem Bissen einen Schluck. Poldis Appetit fängt mir an, unheimlich vorzukommen, als sie nach all dem noch mehr energisch als höflich nach Schokoladekuchen verlangt. Ich opponiere so lange, bis eine Dame am Nebentische das Wort »Rabenvater« verlauten lässt. Dann bestelle ich den Schokoladekuchen. Mag das Schicksal seinen Lauf haben. Unabänderliche Naturgesetze zwingen aber Poldi, jede weitere Nahrungsaufnahme einzustellen, und so benutzt das gute Kind den Schokoladekuchen äußerlich zur Verschönerung des Gesichtes. Endlich wird sie schläfrig und kann nach Hause gebracht werden. Einige mit der Verdauung zusammenhängende Szenen, die sich des Nachts ergeben, seien verziehen und vergessen. Der nächste Tag ist ein Sonntag. Die Vormittagsbeschäftigung, Absingen der Volkshymne, Vortrag aus der Regimentsgeschichte und so weiter gehört heute meinem Kameraden. Ich bin frei. Ich habe meinen Burschen verboten, mich zu wecken und möchte schlafen. Die Sonne steht schon recht hoch am Himmel. Ich träume von einem Schimmel, den ich um 27 Gulden kaufe und in einen Käfig sperre. Unversehens wird er ein Papagei und lernt sprechen. »Onkel Leopold«, krächzt er, »Onkel Leopold«. Ich schlage die müden Augen auf. Der Traum, der Schimmel und der Papagei sind verschwunden und Poldi steht an meinem Bette. Sie hat einen Band von Meyers Lexikon in der einen Hand, in der anderen einen Blaustift. Die Tafeln Kostüme, Orden und Kaninchen liegen zerstreut auf dem Boden. »Onkel Leopold«, sagt sie wieder, »was ist das?« »Das ist ein Colorado-Käfer, mein Kind.« »Pfui, der garstige Käfer!« Und gleich hat sie ihn mit etlichen festen Blaustiftstrichen überzogen. »Poldi, was fällt dir ein?« Ich entreiße ihr den Band und finde ihn zu meinem aufrichtigen Leidwesen schon reich illustriert. Hat ihn die Unglückliche als Skizzenbuch zur grafischen Festhaltung ihrer Eindrücke benutzt. »Was ist denn das, Poldi?« Zu Artikel Kommerzialrat. »Das ist Janschi Batschi«, Onkel Johann, mein Bursch. »Und das da?« Zu Artikel Koloratursängerin. »Das ist Rolf«, mein Hund. An weiterem Bilderschmuck sind vorfindlich ein Eisenbahnzug, ein Haus, noch ein Haus, mehrere Soldaten, wieder ein Eisenbahnzug, diesmal quer durch Ostafrika gehend, endlich mitten im stillen Ozean ein Onkel Leopold mit einem Gesichtsausdruck, dessen Blödheit jegliche Adjustierungsvorschrift spottet. Bei der nachfolgenden Musterung meiner Wohnung finde ich sämtliche Porträts meiner Kameraden mit Haaröl eingesalbt, während sich die merkliche und ganz neu entstandene Verstimmung des Klaviers leicht durch die in seinem Innern abgelagerten Schreibrequisiten, einschließlich eines offenen Tintenfasses, erklärt. Dass Poldi diese Gegenstände nicht auf dem kürzesten Wege nach ihrem Fundorte gebracht hatte, bewies mir der beinahe durch die ganze Wohnung kreuz und quer nachweisbare Tintenstreif. Weniger niederschmetternd waren die Entdeckungen auf meinem Waschtische. Der oben erwähnte, gestern begonnene, belagerungsmäßige Angriff gegen den Waschtisch war von Poldi mittlerweile mit günstigem Erfolge zu Ende geführt worden. Nachdem sie das Werk durch Ersteigung sturmreif gemacht hatte, warf sie ihre gesamte Infanterie in das Lavoir und brachte die Geschütze in dominierende Positionen mitten ins Zahnpulver. Die Reiter entdeckte ich in einem Hinterhalte auf dem Grunde meiner Zigarrenschachtel. Diese stille Waltenpoldis in den frühesten Morgenstunden ließ in mir die Überzeugung entstehen, dass ich sie so rasch als möglich aus dem Bereiche meiner Penaten entfernen müsse, während mir die Erfahrungen von gestern einen Aufenthalt Poldis in den Gassen und öffentlichen Lokalen nichts weniger als redlich erscheinen ließen. Ich wählte ein naheliegendes Auskunftsmittel, indem ich in Gemeinschaft mit meiner Nichte einen Ausflug nach Narcos Palota unternahm, wo eine bekannte, reich mit weiblichen Nachkommen gesegnete Familie ihren Sommeraufenthalt genommen hatte. Diese Familie beglückte ich also mit meinem Besuche. Poldi raufte zwar den ganzen Tag über mit den Sprösslingen derer von Freiburg, verdarb sich den Magen an Johannisbeeren und holte sich von der Katze, die sie in den Schweif kniff, einige Kratzwunden, im Übrigen verlief aber der Nachmittag recht animiert. Als ich abends nach Budapest heimkehrte, schlief Poldi schon in meinen Armen. Am nächsten Morgen gelang es mir unter mehrfachen Opfern, die ich auf Kosten meiner persönlichen Reinlichkeit brachte, ungehört zu verschwinden, ehe Poldi erwachte. Auf der Reitschule lasse ich gerade die zweite Abteilung longieren, als mein Bursch atemlos herbeistürzt und ruft: »Herr Leutnant, ich bitt gehorsamst, komm's gleich nach Haus, das Fräulein ist krank!« Sämtliche Kanoniere schmunzeln eigentümlich. Der Herr Oberst, der zufällig auch da ist, macht ein recht finsteres Gesicht. Hauptmann Schmidt sieht mich verschmitzt an. »Was fehlt ihr denn?« frage ich ärgerlich. »Ibit, sie hat einen Hosenknopf geschluckt.« Allseits brüllendes Gelächter. »Dem Herrn Leutnant sei Fräulein hat einen Hosenknopf geschluckt.« Ich werde verwirrt und versuche dabei ruhig auszusehen. Wie soll ich's nur recht geschickt konstatieren, dass es sich da um ein 5-jähriges Fräulein handle? »Ich kann jetzt nicht nach Hause kommen«, entscheide ich. »Trag sie zum Herrn Regimentsarzt.« Der Herr Oberst winkt mich heran und sagt, mich scharf ansehend: »Da muss ich bitten, Herr Leutnant. Ein Offiziersdiener ist nicht dazu da, Damen spazieren zu tragen, die Knöpfe geschluckt haben, und der Regimentsarzt nicht, um diese Damen von den geschluckten Knöpfen zu befreien.« Schöne Patsche das. »Pardon, Herr Oberst, erlaube ich mir zu bemerken, es ist von keiner Dame die Rede, sondern von einem ganz jungen Mädchen, welches...« Der Regimentskommandant dreht sich auf den Hacken um und geht ungeduldig von dannen mit der Bemerkung: »Na, dass sie jung ist, hätten Sie mir nicht erst zu sagen gebraucht, mein Bester. Im Übrigen, gehen Sie nach Hause und bleiben Sie gefälligst 3 Tage im Zimmer.« Mir wirbelte der Kopf. 3 Tage Zimmerarrest. Mein erster Zimmerarrest. Und so unschuldig habe ich ihn bekommen. Ich werde mich beschweren. Doch nein. Es ist am besten so, ich bleibe die 3 Tage zu Hause und werde Poldi behüten, damit sie nicht wieder Skizzenbücher mache und Knöpfe schlucke. Es ist am besten so. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Juli 2024.